Der amtierende Präsident Petro Poroschenko will offenbar mit einem extrem konfrontativen Wahlkampf die Stimmung drehen. Über 10 Prozentpunkte muss er bis zur Stichwahl aufholen auf Volodymyr Zelensky, der den ersten Wahlgang mit einem Stimmenanteil von rund 30% deutlich gewonnen hat. Schon am Wahlabend sprach Poroschenko seinem Gegenspieler die Eigenständigkeit ab. Das Schicksal hat es so gewollt, dass ich einer Marionette von Ihor Kolomoyski gegenüberstehe. Aber wir werden Kolomoyski keine Chance geben. Der Oligarch Kolomoyski unterstützte Zelensky in der Tat massiv. Kolomoyskis Fernsehkanal 1+1 strahlt die Shows des Kabarettisten aus. Am Samstag vor der Wahl dominierten sie das Programm. Kolomoyski aus der ostukrainischen Stadt Dnipro hat sich in den vergangenen Jahren zu einem erbitterten Gegner von Poroschenko entwickelt. Der amtierende Präsident ließ die Bank des Oligarchen verstaatlichen, als diese in große finanzielle Schwierigkeiten geriet. Außerdem stellt Poroschenko seinen Mitbewerber als russlandfreundlich dar. Zelensky als neues Staatsoberhaupt sei ein nationales Sicherheitsrisiko. Bitte denkt daran, was am 21. April auf dem Spiel steht, nämlich die Frage, setzt die Ukraine ihren Weg fort hin zur Europäischen Union und zur NATO? Oder wird die Ukraine den Kreml bitten müssen, ob sie ein Referendum in dieser Frage abhalten darf? Das würde eine Revanche der prorussischen Kräfte bedeuten. Schon jetzt machen die besten Schauspieler Russlands für meinen Gegenkandidaten Werbung. Zelensky ist offenbar bereit, einen harten Wahlkampf anzunehmen. Er werde sich einer Fernsehdebatte mit Poroschenko stellen, erklärte er gegenüber Journalisten. Bisher hatte der Kabarettist den direkten Kontakt mit seinen Konkurrenten gemieden. Die Unterstellung, er sei ein russlandfreundlicher Kandidat, weist Zelensky weit von sich. Wenn ich mich das erste Mal mit Herrn Putin treffe, dem russischen Präsidenten, dann werde ich ihm hoffentlich sagen können, endlich haben Sie unsere Gebiete zurückgegeben. Wie viel Entschädigung wollen Sie uns denn bezahlen für die vergangenen Jahre? Damit meinte Zelensky die russische Annexion der Halbinsel Krim und die sogenannten Separatistengebiete im Donezbecken. Er werde nichts am westlich orientierten Kurs der Ukraine ändern, versicherte er. Die russischen Schauspieler, die ihn unterstützen, nannte er Idioten, weil sie ihm so nur schaden würden. Außerdem arbeitet der 41-Jährige gegen den Vorwurf, er habe kein Rezept, seine Versprechen auch umzusetzen. Zelensky deutete eine Zusammenarbeit mit dem ehemaligen georgischen Präsidenten Michail Saakaschwili an. Von dessen Erfahrung beim Kampf gegen die Korruption in Georgien könne er profitieren. Aber nicht nur, sagt der Kiewer Politologe Volodymyr Fesenko. Zelensky haben sich zwei ehemalige Minister angenähert, die als liberale Reformer gelten. Das ist der ehemalige Wirtschaftsminister Aivaras Abramovičius, ein gebürtiger Litauer, und der ehemalige Finanzminister Alexander Daniliuk. Noch unklar ist, wie sich Julia Timoschenko verhalten wird. Mit einer Empfehlung an ihre Wähler könnte die Drittplatzierte den einen oder anderen Kandidaten erheblich unterstützen.